1. Danach starb der König der Ammoniter und sein Sohn Hanan trat sein Nachfolgen im zu regieren. 2. David überlegt, Hanan, dem Sohn des Nahos, freundlichkeit zu erweisen, die dessen Vater in gegenüber ebenfalls freundlich gewesen war. Daher sandte David Gesandte, Hanan wegen des Tod seines Vaters Trost zu sprechen. Als Davids Hofbeamt im Land der Ammoniter Ankermen, 3. Sagten die Fürsten der Ammoniter zu ihrem Herrn Hanan, glaubst du wirklich, David will deinem Vater Ere erweisen, indem dir Troste schickt. Sicherlich hat David sein Beamten ner gesandt, die Stad zu erkunden, sie aus suspionieren und anschließend zu zerstören, 4. Daraufhin ließ Hanan Davids Beamte ergreifen, ihnen die Bart zur Hafte abschieren und die Kleider bis zum Jesses abschneiden, bevor sie fortschickte. 5. Als David dies gemeldet word, sandte ihnen entgegen, die Männer zu tiefst gedemütigt waren und der König ließ ihnen ausrichten, bleibt in Jericho, bis ihr Bart wieder nachgewachsen sind, erst dann kurz zurück, 6. Die Ammoniter erkannten, dass sie sich bei David verhasst gemacht hatten, sandten sie Boten aus und hüten die Arame von Beth Rehob und Zoberen, insgesamt 20.000 Fusseldaten, sie den König von Marcher und Istob mit weiteren 12.000 Mann. 7. Als David devon Erfer, in Santa Job mit dem Gesamten hier, einschließlich seiner Elitekrieger. 8. Die Ammoniter ruckten aus und stellten sich vor dem Stadter in Schlachtordnung auf, waren die Arame von Zober, Rehob, Istob und Marcher separat auf einem Feld positioniert waren. 9. Als Job erkannte, dass im ein Angriff sowohl von vorn als auch von hinten droht, wollte die Bessen Krieger Israels aus und stellte sich den Aramen entgegen. 10. Den verbeleibend entiel des Heers übergab Jedoch seinem Bruder Abisai, damit dieser sich den Ammoniten entgegenstellte. 11. Befahl ihm, sollten die Aramer mir überlegen sein, musst du mir zur Hilfe eilen, sind Jedoch die Ammoniter dir überlegen, word ich kommen, dich zu unterstützen, 12. Sei mutig, und lass uns tapfer kämpfen für unser Volk und für die Stadt die unseres Gottes. Der Herr moge tun, was im Gefolt, 13. Daraufhin ruckte Job mit den Truppen, die 40, zum Kampf gegen die Aramer vor, und dies flohen vor ihm. 14. Als die Ammoniter bemerkten, dass die Aramer flohen, ergriffen auch sie die Flucht vor Abisai und zogen sich in ihr Stadt Zurück. Job ließ daraufhin von den Ammoniten ab und kehrte nach Jerusalem Zurück. 15. Nachdem die Aramer erkannt hatten, dass sie von den Israeliten besiegt worden waren, versammelten sie sich erneut. 16. Hadadse sandt Boten aus und ließ die Aramer von jenseits des Euphrat heranrücken. Sie kamen unter der Führung von Sobach, Hadadses Heerführer, nach Helam. 17. Als David dies gemeldet word, mobilisierte ganz Israel, überquert den Jordan und erreicht Helam. Die Aramer stellten sich David entgegen und lieferten ihm ein Schlacht. 18. Die Aramer flohen Jedoch vor den Israeliten, und David totit 700 ihre Wagen besatzungen und 40.000 Fusseldaten. Ihren Heerführer Sobach verwundet zu dem Todlich, so dass dieser an Ort und Stell starb. 19. Als Alkoniger, die Hadadzer unterstanden, erkannten, dass sie von den Israeliten besiegt worden waren, schlossen sie Frieden mit Israel und unterworfen sich ihnen. Die Aramer wagten es daraufhin nicht mehr, den Ammoniten weitere Hilfe zu leisten.